Das Team Schuldenbremse argumentiert, dies könne nur mit einer absoluten Begrenzung der Schulden auf eine bestimmte Höhe funktionieren. BefürworterInnen der Schuldenbremse lehnen es daher auch ab, diese gezielt zu lockern, um höhere Schulden für Investitionen zuzulassen. Es sei zu schwer abzugrenzen, was eigentlich Investitionen seien, für die mehr Schulden gemacht werden dürfen. Auch der Präsident des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuß, spielt eher im Team Lindner. Die Schuldenbremse abzuschaffen lohnt sich nicht. In der Corona-Krise habe die Bremse ihre Flexibilität bewiesen. Die Obergrenze der Neuverschuldung wurde vom Bundestag für die Zeit der Krise aufgehoben und ein Tilgungsplan beschlossen. Auch sei es hilfreich gewesen, dass der allgemeine Schuldenberg des Landes durch die langjährige Politik der schwarzen Null niedrig gewesen sei. So entstand der Spielraum, die Schulden zu erhöhen und die Wirtschaft zu stützen, ohne dass Zweifel an der Solidität der Staatsfinanzen aufkamen, schreibt Fuß. Wie Lindner argumentiert er, dass die öffentlichen Investitionen gerade im ersten Jahrzehnt des Jahrtausends besonders niedrig waren, als es die Schuldenbremse noch gar nicht gab. Dagegen seien die Investitionen seit 2014, dem ersten Jahr der schwarzen Null, etwa doppelt so schnell gestiegen wie das Bruttoinlandsprodukt. Es sei daher nicht erkennbar, dass notwendige öffentliche Investitionen durch die Schuldenschranke verhindert wurden. Zwar sei es richtig, öffentliche Investitionen auszuweiten, das verhindere die Schuldenbremse aber nicht. Wenn dafür Spielräume in den Haushalten fehlen, weil die Schuldenbremse bremst, können aber Bundesunternehmen wie etwa die Deutsche Bahn mit öffentlichen Mitteln für Investitionen ausgestattet werden. Schulden sollen also da gemacht werden, wo die Schuldenbremse es nicht merkt, in Schattenhaushalten. Auf diese Möglichkeit wies auch Wirtschaftsminister Robert Habeck im August 2023 in unserem Sommerinterview ausdrücklich hin. GegnerInnen der Schuldenbremse argumentieren dagegen, die Neigung der Politik, kurzfristige Wohltaten auf Pump zu finanzieren, führe vielleicht zu mehr Staatsschulden. Dass mit dem Geld jedoch mitunter Wohltaten und nicht langfristig sinnvolle Projekte bezahlt würden, liege am Verlangen des Wahlvolks nach schneller Bedürfnisbefriedigung, an dem die Schuldenbremse sicher nichts ändern könne. Und wenn die Menge der Schulden eng begrenzt sei, führe das nicht dazu, dass die Politik das Geld nachhaltiger investiere. Eher im Gegenteil. Die begrenzten Schulden würden dann erst recht eingesetzt, um das heutige Wahlvolk bei Laune zu halten. Einige ÖkonomInnen wollen die harte Schuldenbremse daher abschaffen, aber gleichzeitig Mechanismen einbauen, die verhindern, dass die Spielräume für mehr Schulden missbraucht werden. Das gewerkschaftsnahe Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung und das Institut der deutschen Wirtschaft kommen in einer gemeinsamen Studie zu dem Schluss, eine Modifikation der Schuldenbremse würde helfen, die nötigen Investitionen zu schultern und sie vor allem verlässlich für die nächsten 10 Jahre zu sichern. Denn nur wenn Wirtschaft und Kommunen längerfristig sicher planen könnten, investierten sie in neue Projekte und mehr Personal. Die VolkswirtschaftlerInnen fordern, die Schuldenbremse durch eine goldene Regel zu modifizieren. Sie würde Schulden für Investitionen zumindest bis zu einer bestimmten Höhe erlauben. Denn über Kredite finanzierte Investitionen erhöhen zwar den Schuldenstand, aber gleichzeitig den Vermögensbestand einer Volkswirtschaft. Das Nettovermögen wird so nicht geschmälert. Die wissenschaftlichen BeraterInnen des Wirtschaftsministeriums weisen jedoch darauf hin, dass eine sehr ähnliche Regel vor Einführung der Schuldenbremse galt. Sie habe zwar zu mehr Schulden geführt, nicht aber zu mehr sinnvollen Investitionen. Nur die Schuldenbremse zu streichen und wieder alles zu regeln wie in den Jahrzehnten zuvor, greife daher zu kurz. Stattdessen seien Vorkehrungen gegen eine Wiederholung früherer Missbräuche zu treffen. Besonders schwierig seien Investitionen und Konsum abzugrenzen. Was sind gute Investitionen, für die mehr Schulden erlaubt sind? Diese Abgrenzung, da sind sich die ExpertInnen einig, sei objektiv schwierig und enthalte in der Praxis immer ein Element der Willkür. Das könne zu fatalen Fehlsteuerungen führen. So gelten aktuell Ausgaben für Bildung und bessere Schulen nicht als Investitionen, kritisiert die Ökonomieprofessorin und Vorsitzende des Rats der Wirtschaftsweisen Monika Schnitzer, obwohl sehr gut qualifizierte Fachkräfte der wichtigste Standortfaktor im rohstoffarmen Deutschland sind.